Kapitel 31 Präpositionen mit Dativ. Beispiel: Die Kollegen. Wo sind sie? Bei den Kollegen. Bei den Kollegen. Bei den Kollegen. Wohin gehen sie? Zu den Kollegen. Zu den Kollegen. Zu den Kollegen. Woher kommen Sie? Von den Kollegen. Von den Kollegen. Von den Kollegen. Und jetzt Sie. Die Kollegen. Wo sind Sie? Bei den Kollegen. Wohin gehen Sie? Zu den Kollegen. Woher kommen Sie? Von den Kollegen. Der Arzt. Wo sind Sie? Beim Arzt. Wohin gehen Sie? Zum Arzt. Woher kommen Sie? Vom Arzt. Susanne. Wo sind Sie? Bei Susanne. Wohin gehen Sie? Zu Susanne. Woher kommen Sie? Von Susanne. Die Chefin. Wo sind Sie? Bei der Chefin. Wohin gehen Sie? Zur Chefin. Woher kommen Sie? Von der Chefin. Thomas. Wo sind Sie? Bei Thomas. Wohin gehen Sie? Zu Thomas. Woher kommen Sie? Von Thomas. Die Studenten. Wo sind Sie? Bei den Studenten. Wohin gehen Sie? Zu den Studenten. Woher kommen Sie? Von den Studenten.